1. We her DEM land, desen flugel rauschen und das jenseits der Fluss von Kusch liegt. 2. Diocese land, das boten in Papyruskanen über die Wasserwegen sendet, word aufgefordert, get, schnellen boten, zu der hochgewachsenen und glatten nation, die way thing gefurchtet ist, riesenstarkend als niedertretend, und deren land von flussen durchzogen word. 3. Albewohner der oder sollen aufmerksam sein, sobald ein Banner auf den Bergen aufgestellt word, sollen sie es sehen, und wenn ein Poson ertent, sollen sie darauf achten. 4. Den Jahwe hat zu mir gesagt, ich word ruhig bleiben und von meinem Thron aus zu sehen, why die Heitre warm im Sonnenschein oder why ein Torchwerk in der Hitze der Erntezeit. 5. Den Bever die Weinlies beginnt, when die Blutvoruber ist und die Nospieser reifenden Traub word die Reben mit Wintermessen abschneiden und die Ranken entfernen und zirknicken. 6. Sie sollen vollständig den Raubvogeln der Berge und den Tieren des Lands überlassen wer den, so dass die Raubvogel den Sommer bei ihnen verbringen und LTR des Lands den Winter. 7. Zu jener Zeit wer den Jahwe der Hirscheren geschenkt dargebracht wer den von dem hochgewachsenen und glatten Volk, das way thing gefurchtet ist, riesenstarkend als niedertretend, und dessen Land von Flussen durchzogen word. Dies gaben wer den Zamberg seien gebracht, dem Ort, wo der Name Jahwe's der Hirscheren wäret word.